Gegner, wo immer er kann, und trifft am laufenden Band. Meistens den Ball und selten den Mann, denn dann gibt man sich gern die Hand. Wer hat die besten Fohlen im Stall? Wo wird am schönsten gespielt? Am Mönckeberg, da klingt's überall, weil unser Herz mit Gefühl aufhält. Gladbach wird Meister, Gladbach wird Meister und holt auch den Europapokal. Gladbach, so heißt er, der deutsche Meister. Wir waren so, werden es nochmal. AFL! Gladbach wird Meister, Gladbach wird Meister. Wer Zweiter wird, das ist uns egal. Mönckeberg, da gibt's immer Freude, denn jedes Spiel ist ein Hit. Wir sind stets vorn mit Herz und mit Mund, denn ein Borusse hat Mut. Wir feiern gern und haben auf Grund, dann schmeckt das Bier doppelt gut.